Schranken tuscheln, dieser Toni hat den heftigsten Cock, Schwester. Ja, das sieht dem Boss-Rapper ähnlich wie Brock Lesnar. Ich zieh die Magnum, es geht Klick, Boom, Kopftreffer. Kid, ich bin der Lover deiner Mutter, gebe dieser Nutte dick und sie schreit wie Rocksänger. Ich rap für die Blockbanger, lebe den American Dream. Fucke mit sexy Teens auf Flat Screens, Resident Evil in President Suite. Ich fahr, ticke den Stoff, Fisch fahr, weg ist der Welt los, sicher. Gewaltiges Coke, komm in deine Hood und deine Alte will blown. Mein Herz ist kalt wie der Mond, ich klär Internet-Schlampen bei Facebook. Währenddessen gehen ihre großen Brüder mit Hintergedanken in Gay-Club. Roster, ein Schuss in dein Herz, Cashflow. Durch Waffenhehlerei, volle Kasse in jeder Zeit. Ich bänge deine Chick und sie sieht aus wie Fisch von einer Massenschlägerei. Big Boss, AKs, Pumpguns, Playmates, Coke-Lines, Showtime, Gangbang, Ray-Ban. Ich bleib für immer self-made. Ich treff dich nachts im Bezirk und nachdem ich dich zum Krüppel schlag, lass ich dir, weil ich grad gut gelaunt bin, noch mein Baseballschläger als Krückel da. Du Kollege Farid Bang, Kumpels Musik, Antikorbe mit bei ihm brutal gut aufsehen. Ey, ich treib der deutsche Rasputin und seh aus wie das Logo von Sibeli Maskulin. Was? Asphalt zu, Hitler-Rap, Yoshi mit zu Bubba-Boss, Aura der totale Beat. Ich hab die Ghetto-Hose am Start, aber ohne Testopropionat bin ich so breit, wenn ich mal sterb, brauch ich ein Rettungsboot als Sarg. Heavy Metal Battle-Rap, ich bin Schwergewicht und du bist nur ein Putzmann und hast heute Schwergewicht. Ja, mit Drogengeldern kannst du dein Mercedes tanken, doch mit der Zeit verlierst du alles wie Lebra-Kranke. Ich fick jede Kante, wer sagt, ich sei heut Kommerz? Farid Bang, ich bin 100.000 Euro schwer. Gebe deiner Tochter, deiner Frau, deiner Knastmucke Schwanz, denn ich habe mehr Kreditkarten als Max Mustermann. Wenn es wirklich wahr ist, dass du auf den Straßenpillen tickst, wieso steht dann auf deinem T-Shirt Lars Unlimited? In den Arsch wurde er gefickt, er benutzt Wörter wie Touchdown. Doch sieht er meinen Dick, muss er in der Tat staunen. Genug gelaufen, ja du läufst für Dealer. Jetzt geh zu McFit und tu was für dein Kreuz wie Priester. Ich bin Freund von niemand, versorg Junkies mit Koks und mach Rapper zur Schnecke wie ein Transenchirurg. Du Kollege Farid Bang, Kumpels Musik, Antikorbe mit bei ihm brutal.